Im Juni 1989 nahm die Kampagne gegen Falcone eine noch unseligere Wendung. Anonyme Briefe unterstellten ihm, er habe einen Mafia-Kronzeugen beauftragt, einige Corleoneser zu töten. Der mysteriöse Urheber der Briefe, von der Presse als »Die Krähe« tituliert, kam eindeutig aus dem Inneren des Palermer Justizpalastes, weil die Vorwürfe gerade ausreichend Details enthielten, um der Verleumdung einen vagen Anstrich von Glaubwürdigkeit zu verleihen. Am 21. Juni 1989 dann, der Aufruhr um die Krähenbriefe lag noch in der Luft, wurde auf einem Felsen unterhalb von Falcones Ferienhaus in Adaura, an der Küste nicht weit von Palermo, eine Sporttasche mit 58 Stangen Dynamit entdeckt. Später wurden Riina und andere Mafiosi als die Bombenleger identifiziert, doch einige Aspekte des Adaura-Attentats bleiben bis heute ungeklärt. Zwei Polizisten, die am Tatort waren, möglicherweise Geheimagenten mit dem Auftrag, den Richter zu beschützen, wurden beide binnen Monaten ermordet. Überläufer aus den Reihen des Geheimdienstes, so wurde gemunkelt, seien für die Morde verantwortlich. Falcone hielt nichts von Verschwörungstheorien. Dennoch war er überzeugt, dass hinter dem Anschlag äußerst raffinierte Köpfe steckten und dass die Briefe der Krähe Teil des Plans gewesen waren. Seine Logik fußte auf den mafiosen Verhaltensmustern aus 1,5 Jahrhunderten. Zuerst machen sie dich schlecht, dann bringen sie dich um. Falcones Feinde hatten eine einfachere Erklärung. Das Attentat sei eine Finte gewesen, behaupteten sie, von Falcone persönlich arrangiert, um seine Karriere voranzubringen. Es waren die finstersten, furchtsamsten Tage in Falcones Leben. In den vergangenen 18 Monaten hatte er erkannt, wie viele Schönwetterfreunde er hatte. Im Mai 1986 heiratete er die Liebe seines Lebens, eine wissenschaftlich brillante Juristin namens Francesca Morvillo. Das Paar hatte sich bereits gegen Kinder entschieden. »Ich will keine Waisen in die Welt setzen«, sagte Falcone. Nach dem Adaura-Attentat spielte er ernsthaft mit dem Gedanken, sich von Francesca zu trennen, damit sie nicht gezwungen wäre, sein unausweichliches Schicksal zu teilen. »Ich bin eine wandelnde Leiche«, sagte er zu seiner Schwester. In den folgenden Monaten hob sich Falcones Stimmung ein wenig. Im Zuge einer umfassenden Gerichtsreform wurde die Staatsanwaltschaft umstrukturiert. Falcone wurde befördert. Doch schon bald lagen sein neuer Vorgesetzter und er sich in den Haaren. Wie er in einem inoffiziellen Gespräch einem Reporter gestand, hier kann man unmöglich arbeiten. Ein Schritt nach vorn, drei zurück. So sieht der Kampf gegen die Mafia aus. Falcone geriet zudem erneut ins Kreuzfeuer der Medien. Im Mai 1990 nutzte der Bürgermeister und Mafia-Gegner Leo Luca Orlando eine politische Talkshow als Plattform, um Falcone zu beschuldigen, er beschütze Politiker mit Mafia-Verbindungen vor dem Gesetz. Heikle Fälle lässt er in der Schreibtischschublade verschwinden. Also noch eine niederträchtige Verunglimpfung. Bedenklicher als solche persönlichen Anwürfe war die schrittweise Aushöhlung von Falcones und Borsellinos Arbeit im Mammutprozess. Schon Anfang 1989 saßen nur 60 der 342 Männer, die im Mammutprozess verurteilt worden waren, noch hinter Gittern. Viele waren wieder auf freiem Fuß, weil das italienische Rechtswesen erst denjenigen für schuldig erachtete, dessen Fall sämtliche Instanzen der Justiz bis zum obersten Gerichtshof durchlaufen hatte. Im Dezember 1990 wurden die Urteile aus dem Mammutprozess vor dem Berufungsgericht neu verhandelt. 7 von 19 lebenslangen Haftstrafen wurden gekippt. Desgleichen die Erklärungen Falcones und Borsellinos für eine Anzahl von Morden an hochstehenden Persönlichkeiten, darunter derjenige an General Carlo Alberto Dalla Chiesa. Das gesamte Buscetta-Theorem, wie auch der Wert von Aussagen der Pentiti, wurden in Zweifel gestellt. Der Fall sollte bald vor den obersten Gerichtshof gehen, der bereits sein tiefes Misstrauen gegen die Methoden der Palermer Richter bewiesen hatte und ihre Theorie, dass die sizilianische Mafia eine einzige Organisation sei, mit Skepsis begegnete.